Dies war das Hörbuch von Der Bitcoin-Standard. Geschrieben von Saifedean Amous, gelesen von Christian Leuenberg. Produziert von Apricot Media. Copyright 2021 durch Saifedean Amous, den Wiley Verlag und Apricot Media. Aufgenommen und bearbeitet im Busch-Studio bei Köln. Auf Wiederhören bei Audible.